Vom stärksten Taifun, der je auf Land getroffen ist. Wirbelsturm Haiyan ist über die Philippinen hinweggefegt. Er knickte meterhohe Bäume wie Grashalme um und wirbelte tonnenschwere Metallstücke durch die Luft. Der Taifun, der einen Durchmesser von 600 Kilometern erreichte, kappte auch Strom- und Telefonleitungen. Daher ist bisher nicht klar, wie groß die Schäden sind. Mindestens 3 Menschen kamen durch den Sturm ums Leben. In München sind heute für die Opfer der NSU-Mordserie Gedenktafeln aufgehängt worden. An den Tatorten der 2 Münchner Morde wird nun an die insgesamt 10 Menschen erinnert, die nach Auffassung der Bundesanwaltschaft von den Mitgliedern des NSU umgebracht worden sind. In den anderen betroffenen Städten, darunter Nürnberg, Dortmund und Rostock, hängen die Gedenktafeln schon länger. Noch knapp 3 Wochen, dann hängt in fast jedem Kinderzimmer wieder ein Adventskalender. Und fast jedes Mal zahlen die Eltern dafür zu viel Geld. Wie die Verbraucherzentrale Hamburg in einem Test herausfand, sind die Süßigkeiten in den Kalendern teilweise 4-mal so teuer wie sonst im Handel. In der Fußball-Bundesliga kommt es heute zum Auftakt des 12. Spieltags zum Niedersachsen-Derby. Ab 20.30 Uhr trifft Hannover auf Braunschweig. Die Partie gilt wegen der besonderen Rivalität der Fans als Hochrisikospiel. Beide Vereine zählen insgesamt rund 850 gewaltbereite Hooligans. Die Polizei ist mit rund 1000 Beamten im Einsatz. Hitradio Ruhr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Autohaus Steiger in Haslach und Wolfach. Die mit den vielen jungen Opel-Modellen und ihr Experte für LKW- und PKW-Reparaturen aller Marken. www.opelsteiger.de. A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt. Zwischen Karlsruhe Nord und Kronau Baustelle und 12 Kilometer Stau. A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Aachen und Bühl. Dort sind es 5 Kilometer Stau. Und wir haben noch einen Blitzer. An der Ortsausfahrt Ortenberg von Ohlsbach kommend und B294 sind 2 Blitzer vor dem Hugenwaldtunnel Richtung Freiburg. Gute Fahrt. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Scooter. Ist nicht wahr? Das ist ein Ding. Radio an. Ich glaub, ich spinn. Vertraute Stimme. Geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Wir wollen Dancefloor und Pop, Rock und mehr. Denn deine Show ist so genial. You're always on the run now, running after somebody. You gotta get it somehow. I think you got to slow down before you start to move ahead. I think you're headed for a breakdown, so be careful not to show head. You really don't remember. Was it something that he said? All the voices in your head calling Gloria. Rock.com Radio. Playing all the hits you want to hear. Back City. The hits. Playing all the hits. Infamous Radio. running track. And so when you hear them calling out, Akon, let them keep on calling. When you hear the world calling out, P-Money, let them keep on calling. Cause we went from hell and back to get here, so keep on calling. Let me hear now, let me hear now, let me hear, just keep on calling. Dieses für etwas Werbung. Zurück zur Werbung! Bei Ihrem Mercedes-Benz-Service Einlagerung Ihrer Sommerräder plus Winterreifen und Kompletträder mit kostenloser Reifengarantie. Der Rundum-Service für Räder und Reifen. Mercedes-Benz, mein Service. Jetzt bei S&G, Ihrem Mercedes-Benz-Partner in Offenburg, Achern, Kehl und Wolfach. www.sug.de. Wissen Sie, manchmal ist es einfach Zeit, sich etwas Gutes zu gönnen. Den Tag noch einmal auf der Zunge zergehen zu lassen. Waldulmer Weine. Weil's einfach schmeckt. www.waldulmer.de. Hitradio Ohr präsentiert das dritte Laufer Newcomer Festival. An einem Abend rocken gleich vier Bands und ein DJ die Bühne. Mit dabei sind unter anderem Flyplan, Nameless Noise, Pile Up und Adony. Am 9. November in der Neuwindeckhalle in Lauf. Mehr dazu auf fact-lauf.de. Gourmet-Freunde, aufgepasst. Der kulinarische Kalender vom Rebstock in Durbach empfiehlt: Die Krustentiertage. Genießen Sie jetzt Hummer, Austern, Krebse, Gambas und Muscheln in köstlichen Menüvariationen. Natürlich im Rebstock. Genießen Sie schöne Momente. www.rebstockdurbach.de. Also, seit die Sozialstation vom Roten Kreuz meine Mutter versorgt, ist bei uns alles besser geworden. Meine Mutter ist in besten Händen und ich habe wieder Zeit für mich. Und die Pflege ist einfach spitze. Informieren Sie sich doch mal über das Serviceangebot bei der Sozialstation vom Roten Kreuz in Kehl, Offenburg, Hausach und Bühl. Die Sozialstation vom Roten Kreuz hilft, wo Ihr Zuhause ist. Hallo, das ist für Mama und Papa. Morgen kommen wir aus dem Schullandheim zurück und meine Lehrerin, die Frau Höfer, will dringend mit euch sprechen. Davor wollte ich euch aber noch was sagen. Ihr seid die wundervollsten Eltern, die ich mir vorstellen kann. Eure Liebe und Zuneigung sucht seinesgleichen. Ihr seid mein Fels in der Brandung. Wenn ihr also mit Frau Höfer sprecht, denkt daran, ich bin euer einziger Sohn. Ach ja, das mit der Heißklebepistole auf dem Mädchenklo, das war ich nicht. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. In Discos ab 18 fühlst du dich zu alt, aber bei Disco Fox bekommst du Krampfadern. Dann komm zu Zone 25 im Freiraum. Der Sound von heute trifft auf die Perlen unserer Jugend. Erlebe die neue Partyreihe für alle Ü25er, die noch keine Lust auf Seniorenpartanz haben. Zone 25, diesen Samstag im Freiraum Offenburg. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, wir haben wieder Freitag und das ist Codex-Tag. Heute steigt wieder die Mega-Single-Party. Und da gibt es allerlei dazu. Erstmal alle Ladies bekommen 10 Euro Verzehrgutschein bis 24 Uhr. Da gibt es wieder die Armbänder, die Leuchtarmbänder, die signalisieren euren Single-Status. Grün, Single und für alles offen. Rosa, willkommen, du Punkt. Rosa, blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Auf zwei Clubs wieder. Rosa Club, House Urban, Black und im kleinen Club Rock Pop 90er, 80er, Deutsch. Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag. Sometimes I get a good feeling. Die zweite. I get a feeling that I never Hashtag Veranstaltung. Oh no, I get a good feeling, yeah. Hashtag Binary 404 Showcase. Light up Alex Di Stefano, Norbert Davenport, April Fate, Gianni Sapingitis, Fabiano, DJ Chris Ullman und Toberto. 100% Elektro. Mehr Infos unter codex-club.de. Freitag, Hitradio. Do you want it? Do you really want it? Hier geht's ins Wochenende. Welcome to the modern world. It began in the future. Bring the noise! Stop New York! Die Leidenschaft noch gewaltiger. Und jetzt noch härter. You non-stop music. She says Ja, nach schon mal, ich habe wieder jede Menge Mashups, Remixe dabei. Da werdet ihr abschnallen. Genau, hier ist der Freitag, hier geht's ins Wochenende. Super drauf. Oh. Affengeil. Brillant. Wahnsinn. Schlag. Die volle Packung Power. Ja, ja, ja, ja, ja. Hey, was, Vater? Schau erst. Her tweets are great. She must be snorting lines. I wanna be a man's bird. Okay, she smokes some weed. You know you can't malign her. So how she tweets to Drake to murder her vagina. But he ignored the chica, so she just smoked more reefer. Acidless rolling papers. Yeah. And that's why we gon' take a seat. For breakfast, what rhymes with breakfast? Well, I don't know. So what? She smoked some weed. She need a high times column. Cracked out so effing mad. Looks like a platinum dollar. Bitch, you don't need a doctor. So just pass me them poppers. Ain't nothing gonna stop us. And that's why we gon' take a seat, girl. We right behind you. You just do you, boo. If I can't gon' stop you, got your leg. Talking shit when you find we love you, blurred by you. You just real sexy. Big extra messy. Looking real, real sketchy. Don't use a mask, girl. Bitch, when you OD. You're gonna OD. Oh shit, here I come. Hold up, she needs a snack. Making ducky faces in the mirror quack. From Percocet to meth and back. Easy A, special K, but crack is whack. Pinch your cheeks, shave your head, then mug and pout. Don't know what's all the fucking fuss about. Padded rooms while you scream and shout. Kick a guard to the left and your bust torn up. Bitch, drunk this pipe. Get dick. Then nap. Bye, Felicia. Psych holds a T. Girl, please tweet me. Saying I'm a bee. You don't look that bad. Hey, yeah. I'm mugging, smoke dog lay plugging. Better get them drugs in. And that's why we gon' take a seat, girl. We right behind you. Hey, we love you, little girl. If I can't gon' stop you, got your back, girl. What I like about you. Na mal, eine ganz andere Version, ha? Big extra messy. Hey! Ganz nebenbei allen schönen Dank, die vergangenen Samstag bei der Hitradio-Party-Nacht im Kinzigtal an. Ich war ja im Tiffany in Wolfach, das war super. Dankeschön für Besuch. Apropos Besuch, heute steigt im Tiffany die Black Up, Best of Black R&B und Reggaeton. Eintritt frei heute, klar. A

teach me how to dug it. Hey, hey, hey. They need me shine. For them dudes who don't know me, I know I'm from the West, but I can teach you how to dug it. Step up in the club and all these bitches but me. You and that nigga dancing, none of them know me. I hear the squad screaming like, hey, get it, Brody. So I move my shoulders and I take it real low. They like how we do that, he can Dougie on the floor. Yeah, and when that nigga stop, they like Dougie Smoke. I'm like a nigga kinda tired and I pass it to the bro and boom. Show these cats how to do that. Down south bitch, that we know the move too fast. And brought it to the hood and got the whole too wet. Was meint ihr, macht schon mal? 30 Jahre liegen zwischen den beiden Songs. Aber Led Zeppelin kommt voll rüber. Hey! Oh, sie laufen ein, sie laufen ein, die Bandys laufen ein. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So, jetzt geht's los. Los geht's. Und Action. Und Action. Hallo Bandys, grüßt euch. Elle, mach Werbung für mich. Ey, Nachtschwärmer. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Ja, und du verhältst dich heute ruhig und anständig zu deiner Family, ja? Das ist keine Familie, das ist ein Laborexperiment. Ja. Nimm mich jetzt auf, wenn ich miete wie ein Arsch. Socken aus, Hosen runter, der nackte Wahnsinn. Party, Party, Party. Das gibt's doch nicht. Hey, was geht hier ab? Alles klar, Leute? Ist ja eine echt coole Party hier. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Showtime. You are about to witness non-stop music. Non-stop music. Woke up on the right side of the bed. What's up with this? Ja, Carly Rae Jepsen. Und Grand Carousel. Herr Schuhverkäufer, Damenschuhverkäufer, halte ich jetzt mal zurück. Ich muss mich hier konzentrieren, ne? Du bist im Showbusiness, da brauchst du weder Talent noch Verstand. Ja. Here's an exclusive. Let's do it. It's digital. It's digital. Let there be house. Music, bitch. She's got both hands in her pocket, and she won't look at you, won't look at you. She hides true love to see you. She's got a halo around her finger. You know that I love you, boy. Hot like Mexico, rejoice. At this point, I've gotta choose, nothing to lose. Don't call my name, don't call my name, Alejandro. I want you, babe, I want you, babe, Fernando. Don't wanna kiss, don't wanna touch, just smoke my cigarette and hers. Don't call my name, don't call my name, Roberto. Boyfriend like a dad, just like a dad. And all those flames that burned before him. And now he's gonna fight a fight, gonna cool the bad. You know that I love you, boy. Hot like Mexico, rejoice. At this point, I've gotta choose, nothing to lose. Don't go my name, don't go my name, Alejandro. How much you, babe? How much you, babe? Fernando. Don't wanna kiss, don't wanna touch, just smoke my cigarette. Avicii und Lady Gaga. Gleich geht's weiter. Werbung. Und wir sind raus. Groß, größer, XXL. Die Hitradio Ohrpisten-Gaudi 2013 in Galtür. Sei am Start bei Badens größter Hörerskifahrt. Beim offiziellen Saisonopening vom 6. bis 8. Dezember. Mit Markus Becker live. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt.

Norbert Davenport, April Fate live. Janis Alpingittis, Fabiano DJ, Chris Ullmann und Huberto. 100% Elektro. Auf zwei Floors. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow, eine Woche später, am Freitag, die Weiber drehen am Rad. 100 Paar neue Schuhe suchen einen neuen Besitzerin. Und das war schon zwei, dreimal, da ist immer die Hölle los. Jeder will die Schuhe. Dreh am Rad und schrei vor Glück. Und morgen in einer Woche am 16. Electro Heroes. Sam Pacman, Paganini. Sam Paganini. Dixlab Live, Dietrich Ewald und so weiter. Wieder jede Menge Star-DJs. Und seit Jahren ist immer am Monatsende, November, sind die Hardcore-Days. Da kommt ein Stargast, Michaela Schäfer. Ihr kennt sie? Das Tittenmonster. Ja, genau. Fab-Gast Michaela Schäfer. Codex Club in Aachen. Okay. Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zehn. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. But if you close your eyes, don't speak, you spit your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, cause your theories catch fire. Thank you.

Ihr seid vollkommen richtig, hier ist Hitradio. Es war gerade 20 Uhr. Erl, mach Werbung, kündig mich nochmal an. In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Er reizt mich wieder. We like the music, we love the disco sound. Holding it down for the streets. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes? Or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. And I don't wanna stop at all. It's got a tissue that I wish you saw. Ist das gute Laune-Musik? Ich hoffe doch, weil der Michael hat gemailt. Könntest du für meine Frau Nicole eine gute Laune-Mashup spielen? Sie sitzt im Auto und auf dem Heimweg. Aber natürlich. Und ich grüße auch alle anderen, die im Auto sitzen. Wieder alles drin, eh? Queen, Bruno Mars, Hot Chili Peppers. Wahnsinn. Ja. FM Stereo, FM Stereo, FM Stereo. Just dance and move your body. Jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg. Kenn jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ich warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Und am Ende der Straße

Hits Radio Ohr und das Jazzhaus Freiburg präsentieren Connected, die 90er Party im Freiraum Offenburg. Hip-Hop trifft Pop trifft Rock. Von Fettes Brot über Scooter bis zu Guano Apes und East 17. Connected, die 90er Party, Samstag, 16. November im Freiraum Offenburg. Alle Infos unter freiraum-offenburg.de. 1 Million reduzierte Tickets ab 33 Euro. Nur bis Sonntag auf germanwings.com. Schuhschäfer. Schuhschäfer. Schuhschäfer. Erleben Sie Schuhschäfer, das Schuhhaus in Aachen und Offenburg mit der Auswahl an so vielen schönen Schuhen. Sondergrößen führen wir in Aachen. Für Damen von 32 bis 45 und für Herren von 38 bis 51. Schuhschäfer. So viele schöne Schuhe. In Aachen und Offenburg. Ich sehe die Bleichgesichter ihre Pferde satteln. Sie bringen Geschenke und wollen die Friedenspfeife mit uns rauchen. Oh, großer Medizinmann, eine heilige Vision von Manitou. Nö, ich war bei Optik Benz. Optik Benz Offenburg. Für einfach besser sehen und die beste Beratung der Stadt. Optik-Benz.de. Optik mit C. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend. Freitags ist Codex Tag. Heute ist wieder die berühmte Single-Party. Und wie immer Frauenüberschuss, ganz klar. Da gibt es die Love-Letter-Aktion, Briefe schreiben. Wer so ganz schüchtern ist, schreibt einen Brief. Weil fast jeder hat eine Nummer an der Jacke oder an der Bluse. Und da kann man, schreibt man an die Nummer. Das ist ein Poststand. Und wenn man Glück hat, kriegt man Antwort. Dann gibt es noch die Armbänder, die signalisieren den Single-Status. Grün, Single für alles offen, in Klammer, quatsch mich an. Rosa, willkommen du Ponderosa. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Das ist heute in zwei Clubs. Großer Club, House, Electro Urban, kleiner Club, Rock, Pop, 90er, 80er, Deutsch. We are the crowd. Hey, Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag. Der Vierteltakt wird zum Herzschlag einer ganzen Generation. Deshalb präsentiert das Codex den zweiten Hashtag Event Binary 404. Auf zwei Clubs verteilt. Lineup: Alex Di Stefano, Norbert Davenport, April Fate live, Gianni Salvingittis, Fabiano DJ. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Ab 18 samstags. Aber dann gibt's noch einiges mehr. Heute in einer Woche. Die Weiber drehen am Rad. Dreh am Rad und schrei vor Glück. Da kann man Schuhe gewinnen. Neue Schuhe, 100 Paar Schuhe stehen zur Verfügung. Online bestellen war gestern. Dreh am Rad und schrei vor Glück. Die Weiber drehen am Rad. Und bald wird es auch für die Männer was geben. Dann morgen in einer Woche Electro Heroes. Am 16. November. Sam, Paganini und so weiter. Codex Club in Aachen. Und immer zum November Monatsende kommen die Hardcore Days. Freitag, 29.11. Jede Menge Programme, ich nenne nur mal den Höhepunkt. Michaela Schäfer, oder wie spricht man denn aus? Michaela. Ihr kennt ja überall in allem TV. Webcast Michaela Schäfer. Geht auf die Codex-Seite, da seht ihr alles. Und nach 23 Uhr kommt ja die Live-Übertragung wieder direkt aus dem Club. allen schönen Dank, die vergangenes Wochenende bei der Hitradio Partynacht waren im Kinzigtal. Die Leute sind drauf und sie trinken. Ich war ja im Wolfach in Tiffany, das war super. Da steigt heute übrigens die Black Up Party. Best of Black R&B Reggaeton mit Gogo-Tänzerinnen. Longdrinks gibt's. Einmal bezahlen, zweimal trinken. All night long. Ah, super. Er will einfach nur Spaß. Und wenn wir schon beim Kinzigtal sind, Haslach Milieu. Joster Party mit Uwe, Kollege Uwe Kasten. Hip-Hop House Party Classics. Und zwar ganz allein. Seid ihr noch da, Nachtschwimmer? Hey, stopp mal. Was war das denn? Volle Nippelsichtung. Wie bitte? Oh, das kann doch nicht wahr sein. There's no business like sound business. Absolute Disco-Knaller. Ich finde das so geil. Ist das nicht geil? Ist sag, geil. Dass es geil ist. Das ist sowas von geil. Geil. Leider geil. Ja. Wenn etwas läuft, dann läuft's bei uns. Die Nerds, die Freaks, die Groftis. Überlaufen, anlaufen, auslaufen, auflaufen. Hier läuft die Party. Mitlaufen, verlaufen, zulaufen, entlaufen. Und feiern bis zum Filmriss. Wenn etwas läuft, dann läuft's bei uns. Radio, oh, oh. Die volle Ladung Irrsinn, die fette Packung Wahnwitz. We'll be right back. Das ist auch wieder der Wahnsinn, ha? New Order. Und Iron Butterfly. insomnia. Please release me and let me dream about making mad love on the heath, tearing off tights with my teeth. But there's no relief, I'm wide awake in my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no party sleep. Party people, party people, they don't get funky. Ja, höchste Zeit, hä? Ja. Um 20.33 Uhr am Freitagabend. Gut. Mädchen zur Lehrerin. Gestern wurde ich defloriert. Nein, sagt die Lehrerin, das heißt konfirmiert. Sie? Ja, aber das war am Vormittag. Alles schön der Reihe nach. Kommt ein Cowboy in den Saloon mit 7 Pistolen. Wie könnte man den nennen? Das ist der Kanonenbill. Kommt ein Cowboy in den Saloon mit 2 Keulen. Wie könnte man den nennen? Das ist der Keulenbill. Und kommt ein Cowboy in den Saloon mit 4 Armen, 4 Beinen, 3 Nasen, 4 Ohren. Wie würde der heißen? Das ist der Tschernobyl. Hallo Tschernobyl. Ja. Partyspaß am Freitag. Hey! Alles klar, jetzt habe ich was Besseres gefunden. Ah, und hier eine Blitzwarnung. Der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime. Ohr um Ohr. Hey, brother. The number one. Auf Germany. Rediscover. Hey, sister. Know the water sweet, but blood is thicker. Ja, super, Avicii. Was gibt's hier wieder? Charlie, immer noch sauer auf mich? Ja, weil du trotzdem Bier geholt hast. Jetzt sagt, komm, trink heute mal nichts. Was gibt's zu feiern? Charlie, ich hab's geschafft. Was denn? Vor euch steht der Schuhverkäufer des Monats. Wow. Dieser Grundschulabschluss macht sich jetzt langsam bezahlt. Stopp, Spaß ist nicht erlaubt. Oh. Stop the music. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, Kacke. Jetzt hilft nur noch eins. Party-Alarm. Can't touch this. Absolut eine Legende, ja. MC Hammer und hier jede Menge andere Songs mit dabei, Beatles, Queen und so weiter. 20:44 Uhr am Freitagabend. Und nochmal schönen Dank an alle, die vergangenen Samstag bei der Hit-Radio-Party-Nacht im Kinzigtal waren. Und vor allem bei mir, ich war ja im Tiffany in Wolfach. Es war super, mir hat's gut gefallen. Und heute ist im Tiffany eine Black-Up-Party. Best of Black R&B und Reggaeton mit Go-Go-Tänzerin. Dann gibt's Longdrinks, einmal bezahlen, zweimal trinken. All night long. In Wolfach. Und Kollege Uwe Carsten, der ist im Milieu in Haslach heute zu einer Josta-Party.

Dann gibt's die Armbänder, die Leuchtarmbänder, die signalisieren den Single-Status. Grün zum Beispiel, Single und für alles offen. Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Ja! Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag. Der Viervierteltakt wird zum Herzschlag einer ganzen Generation. Deshalb präsentiert das Codex den zweiten Hashtag-Event. Binary 404. Showcase. Auf zwei Floors, Alex Di Stefano, Norbert Davenport, April Fate Live, Gianni Salpingidis, Fabiano DJ, Chris Ullmann und Roberto. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Heute in einer Woche, die Weiber drehen am Rad, die Weiber drehen am Rad. Und schrei mit Glück. 100 Paar Schuhe. Suchen eine neue Besitzerin. Online bestellen war gestern. Das holt man sich im Codex die Schuhe. Da muss man dann am Rad drehen und kann Glück haben. Auf jeden Fall 100 Paar Schuhe. Die gehen weg immer. Das war schon ein paar Mal. Absolut geil. Und demnächst gibt es das auch für Männer. Also gemischt. Morgen in einer Woche, 16.11. Electro Heroes, Sam Paganini und so weiter. Absolutes Hammer-Line-Up wieder. Codex Club in Aachen. Und zum Monatsende kommen immer die Hardcore-Days. Immer am November. Und zwar am Freitag ein Riesen-Line-Up, das brauche ich jetzt gar nicht hier runterlesen. Auf jeden Fall ein VIP-Gast, Michaela Schäfer. Die ist da am Freitag, den 29. live als VIP-Gast. Ihr kennt die? Ah, immer am Fernsehen, Tag und Nacht. Hat auch schon öfters blank gezogen. Das ist ja Markenzeichen, oder? Genau. Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. Hallo Nachtschwärmer. Und hier ist unser Horrorgastgeber Charlie 2000 mit direkter Spritze. Nein. Hallo. Up and give me the stare. She whispered on me ear. How deep is your love? You how know. Deep does it go? How deep is your love? I'm gonna show you. Let's explore. How deep is your love? Girl. How deep does it go? Mine run down to the ocean floor. Oh. When are you? When we want? So just give me the. Flock and your body, this image, you make me feel so high, my girl. You make me walk in time, my world. And girl, you know for arcs, make me reveal. But what's been you making all the Ferris wheel? You are the magnet, I am the steel. Strong connection, me know you feel it. So make me seal it. How deep is your love? spitzenmäßig, ja? Joe Paul und Kelly Rowland. 20.05 Uhr 50 am Freitagabend. Oh, was gibt's hier wieder? Was geht wieder ab hier? Peggy, die Frau von meinem Freund Al. Männer sind solche Idioten. Und ich hab ihren König geheiratet. Ja, das glaube ich auch. Er kann obszöne Laute mit seinen Achselhöhlen machen. Der Mann, den kein Deodorant zähmen kann. Ja, so ist es. Das Leben am Rande der Katastrophe. Action ist Freitagabend. Freihaus. Es ist hoffnungslos. Wem es da nicht gruselt, der ist schon lange tot. Sie ist so schlecht, dass sie extrem schlecht für sie ist. Verarschung zum Knuddeln, das gibt es nur bei uns. Oh oh. Also seid ihr bereit, Schmerzen einzustecken? Was geht ab?

lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt. Es ist kalt, wir müssen weg hier kommen. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen. Du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch. Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir. Super, hä? Falco und Money G. Chini. Alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen! Freitag, Hitradio Ruhr. Jetzt kommt wieder eine kleine Spezialität. Geh auf Maximum, auf Maximum. Auf Maximum, auf Maximum. Yes, yeah, Radio. Maximum, Maximum, Maximum, Maximum. Maximum. We'll do it again, over. ZZ Top on John Lee Hooker. Good Papa Tell Mama. Good Papa Tell Mama. Look at that boy boogie. To come out. I felt so good. When I'm booking, get the same. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. Off of your feet. Bang, bang, bang. Boom, boom, boom, boom. Bang, bang, bang, bang. I love the way you walk. And I love the way you talk. When you walk that walk. And you talk that talk. You knocks me out. Out off of my feet. Boom, boom, boom, boom. Bang, bang, bang, bang. Boom, boom, boom, boom. Bang, bang, bang, bang. Ow, ow, ow, ow. Ow, ow, ow, ow. Bang, bang, bang. Boom, boom, boom, boom. Bang, bang, bang, bang. I love the way you walk. I love the way you talk. When you walk that walk. And talk that talk. You

Unterhaltung auf zwei Floors. Im großen Haus Electro Urban Black und im kleinen Rock Pop 90er, 80er Deutsch. Heute Freitag. Codex Club in Aachen. Der Viervierteltakt der Musik wird zum Herzschlag einer ganzen Generation. Deshalb präsentiert das Codex den zweiten Hashtag Event Binary 404 Showcase. Morgen Samstag. Hashtag. Alex Di Stefano, Norbert Davenport, April Fate, Gianni Salpingitis, Fabio DJ, Chris Ullmann und Toberto. Einlass 22 Uhr ab 18 Jahren. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Und heute in einer Woche, Freitag 15. Die Weiber drehen am Rad. Und wie die drehen, die wollen nämlich ein Paar Schuhe von 100 Paar Schuhen gewinnen. Das ist der Wahnsinn. Das war schon ein paar Mal, einige werden sich erinnern. Dreh am Rad und schrei mit Glück. Heute in einer Woche. M-Codex Aachen. Und morgen in einer Woche am 16.11. Electro Heroes. Electro Heroes. Unter anderem mit Sam Paganini. Und dabei wäre noch das Monatsende. Immer Monatsende im November sind die Hardcore Days im Codex. Codex Club in Aachen. Ein Riesen-Line-Up, Freitag und Samstag, Freitag 29. und 30.11. Aber am Freitag darf ich schon mal den VIP-Gast ankündigen, Michaela Schäfer. Bekannt aus TV, Funk und Fernsehen, hauptsächlich Fernsehen, weil sie öfters blank gezogen hat. Auch in der Werbung und so weiter. Bitte den 29. Freitag vormerken. Ihr wisst Bescheid? Alles klar. Der coolste Sack auf dem Planeten. Das ist Charlie. Wer ist denn die Schabracke? Wie kommt der hierher? Deine Ausstrahlung wie eine Pressspanplatte. Na klar doch. Einen schönen Tag noch. Freitag. Leider geil. Der coolste Sack auf dem Planeten. Das ist ein Freund, ein guter Freund. Das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer Freund. Und wenn die ganze Welt zusammenfällt, ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den ich, mein Freund. Charlie. Ein Wahnsinns-Powerplay. I'm just sitting in my car and waiting for. TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Hier ist der Freitag, hier ist die Radio, hier ist euer Charlie 2000. Was zum Geier war das? Randhalten, zuhören! Sowas nennt man bärenstark! Oh Gott, ist das billig. möchte. Da fall ich im Kopf nicht auf. Radio Ohr. Was für ein Albtraum. Oh Mann. Yeah, yeah. Remember the time, baby. Yeah. Party people. Hier 29, ja. Up all night to get some. Also in dieser Sendung, Nachtschwimmer, da hört ihr zu 99% Songs, die sonst normal nicht im Radio laufen. Alle verändert, Remixe, Mashups und so weiter. Ihr habt es schon gehört, ihr habt es schon gemerkt, hoffe ich doch. So, immer gegen halb zehn kommt das hier. Die doofe Witze-Ecke. Gut, dann wollen wir mal schauen. Der Mann zu ihr. Es ist doch immer wieder erstaunlich, dass die hübschesten Mädchen die größten Idioten heiraten. Die Frau zu ihm, Liebling, das ist das schönste Kompliment seit Jahren. Ja. Einen haben wir noch, gar. Sagt der Arzt zur Sprechstundenhilfe. Nun, rufen Sie bitte die Nymphomanin herein und dann nehmen Sie sich heute Mittag frei. Das würde ich auch so machen. Richtig, Dankeschön. Ja, so muss es sein. Also so geht's nicht weiter, gell? Doch. Ja. Wochenende und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Ruhe, Ruhe hier. Klappe, Sackgesicht. Stopp, Spaß ist nicht erlaubt. Oh. Stop the music. Oh. Miami thing, that's right. We down for anything, that's right. She'll do everything, that's right. Slow ride a pit bull and the game. I'm all Flo Rida und Pitbull. Hier geht's ins Wochenende nach Schwärmer. Das ist Mecker der Party People, die heimliche Lust auf Ekstase. Freitag bei Radio Ohr. Radio Ohr. Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Pausenlos. Adrenalin pur. Welcome to the next level. Final Hyper. 21er fährt sie schon wieder. Hallo Nachtschwärmer. Oh, was ich wieder mit dem Schuhverkäufer heute mitmache. Jetzt hat er schon ein Sixpack leer. Und da wissen wir ja, da steigt die Party. Es ist immer unmöglich. Es ist eigentlich immer das gleiche mit dem Kerl. Und jetzt hat er. Das ist furchtbar. Ja, er. Ich muss mir jetzt den Witz von vorher verklickern. Er hat's nicht gecheckt. Ja. Bisschen Spätzünder, Erl. Ja, ist es schon gut. Habt ihr Mitleid mit mir, Nachtschwärmer? Ist doch katastrophal mit dem Kerl, hä? Ich verkauf Schuhe. Ja, Erl, das ist das Schlimme dran. Das kommt davon, dass deine Eltern Geschwister waren. Was, dass du Schuhe verkaufst? Also ich bin schwul. Das ist furchtbar. Nimm einfach keine Notiz von Al. Das macht sowieso keiner. Ja, genau. Halten Sie sich gut fest. Hier kommt das Action-Highlight. Ein voll verrückter Freitag. Ausgeflippt und abgehoben. The Music Experience. I haven't

In Lahr direkt an der B3. M&O Möbelcenter Aachen. Die ganze Welt des Wohnens. Vom kleinsten Preis bis zum Besten vom Besten. Die Atrium Küchenwelt und das Otten Polstermöbelstudio werden Sie begeistern. M&O Möbelcenter Aachen, Fautenbacher Straße. Wir fangen früher an, lassen unseren Kaffee stehen, machen keine Mittagspause, dafür alles richtig, gehen später nach Hause und alles nur, damit es auch fix geht. Fix, Ihr Stuckateur der Region für Wärmeschutzputz, Trockenbau und energetische Gebäudeoptimierung. Fix, bestes Handwerk, alles aus einer Hand. www.fixgmbh.de. Wir bringen's auf den Punkt. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Genau, gleich nachher um 22 Uhr ist Einlass. Heute ist die Single Party. Die Mega Single Party. Love Letter, Briefaktion, lustiges Briefe schreiben. Leuchtarmbänder signalisieren den Single Status. Braucht man also gar nicht lang zu suchen. Es zeigt sich alles, in Klammer fast alles. Genau. Alle Ladies bis 24 Uhr 10 Euro. Verzehrgutschein. Und auf zwei Clubs. Im großen Clubhaus Electro Urban Black und im kleinen Club Rock Pop 90er-80er Deutsch. Da, da, da, da, da. Das geht ab nach Drama. Das geht ab. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag. Der für Vierteltakt der Musik wird zum Herzschlag einer ganzen Generation. Deshalb präsentiert das Codex den zweiten Hashtag-Event Binary 44. Showcase Binary 44. Morgen Samstag, 22 Uhr ab 18 Jahren. Line-up Alex Di Stefano, Norbert Davenport, April Fried live. Gianni Salpingittis, Fabiano DJ, Chris Ullmann und Toberto. 100% Elektro. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Heute in einer Woche. Dreh am Rad und schrei mit Glück. Die Weiber drehen wieder ganz fürchterlich am Rad. Heute am 15. Heute in einer Woche. Es gibt nämlich 100 Paar Schuhe zu gewinnen. Online bestellen wir gestern. Hier gibt's die Schuhe, die ihr sucht. Heute in einer Woche, wie gesagt, im Codex Aachen. Dann morgen in einer Woche Electro Heroes mit Sam Paganini und weiteren DJs. Und dann, wie gesagt, am Monatsende, immer jedes Jahr, sind die Hardcore-Days im Codex. Das war auch früher im Charlies so. Eine Riesen-Line-Up, das brauche ich gar nicht vorlesen, aber ein VIP-Gast ist da. Michaela Schäfer. Ihr kennt sie? Aber bitte! Wer kennt die Michaela Schäfer nicht? Kommt jeden Tag irgendwo im Fernsehen. Ja, die Wahnsinns-Tittenmaus. Ha, genau, das muss man gesehen haben. Freitag, 29.11. Vormerken! Alles klar. So, 21.52 Uhr am Freitagabend. Hallo Nachtschwärmer. Hier ist euer Charlie 2000. Keiner ist mehr vor ihm sicher. Charlie 2000. Ein Mann, der einfach alles kann. Hat die Lizenz zum Schunkeln und trägt sein Gehirn geschüttelt, nicht gerührt. Aber hallo, wen haben wir denn da? Jetzt kommt der grelle Wahnsinn. Wer stinkt hier nach Knoblauch? Charlie. Wahrscheinlich nicht von dieser Welt.

Jagger out here on the dance floor. Yeah, all the ladies gonna knock on my door. Gonna be the time of your life. Gonna do it tonight. Do it tonight. Something's heating up, heating up. Go check my flow. Lady, meet me up on the VIP flow. DJ, speed it up, play it loud. We gonna turn this club around. We gonna make all bitches work it on the floor. Wanna see my sexy ladies screaming, give me more. Yeah, we can turn this club around. 22 Uhr am Freitagabend. National kennt Alan Harper. Ja, mein Kollege, er ist der Jingle-Produzent, also Werbespot-Produzent eigentlich. Bei dem geht's auch wieder rund. Ne? Haben Sie heute Nacht noch was vor? Ja, ganz bestimmt. Aber du hast ja Probleme, oder? Sind Sie noch von gestern betrunken oder haben Sie schon nachgekippt? Das war seine Putzfrau. Und jetzt will ich mal nachsehen, ob ich Chelsea noch für ein Quickie unter der Dusche erwische. Ich würde diesen Raum gern einmal betreten und nicht glauben, ich wäre im Irrenhaus. Alan hat mir gerade beigebracht, wie man seinen Hintern strafft. Lass dir mal zeigen, wie er da reinkriecht. Die Nummer hat er nämlich perfekt drauf. Hör jetzt auf, raus hier, wir machen das Abendessen. Den muss ich bald einen Riegel vorschieben. Sind Sie verrückt geworden? Was Besseres gibt's doch gar nicht für Sie. Wie kommen Sie darauf? Gehen Sie denn gern shoppen? Nein. Sippi schon. Sehen Sie gern Frauenfilme? Nein. Sippi schon. Reden Sie gern stundenlang über Ihre Gefühle? Nein. Sippi schon. Oh, genau. Sie verlegen das Rohr, er hebt den Graben aus. Wie konnte ich nur so blind sein? Alan ist gar nicht mein Konkurrent, er ist Ihr schwuler Freund. Da sehen Sie es. Ja. Excuse me?

sitz ich am Wannsee und ich höre den Wellen zu. Ich lieg hier auf meinem Handtuch, doch ich finde keine Ruhe. Diese an die Nordsee! Ich will zurück! Ärzte Spezial war das. Der Werbung geht's weiter. Erl, was hast du wieder gemacht hier? Außer Kontrolle! Um Längen besser. Freitag. Wow. Let me introduce you to my party people in the club. Rihanna, J-Lo und Michael Jackson. Stop.

Und dann gibt's ja die Love Letter Aktion, also lustiges Briefe schreiben. Jeder kann einen Brief schreiben. Der gibt ihn bei der Poststelle vorne im Foyer ab. Und wenn ihr Glück habt, dann schaut die betroffene Person, an der er schreibt, drauf und schreibt zurück. Zusätzlich gibt es noch die Armbänder, die Leuchtarmbänder, die signalisieren den Single-Status. Grün, Single, ich bin für alles offen. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder habe keine Lust. Ja, genau, so ist es. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag. Der Viervierteltakt in der Musik wird zum Herzschlag einer ganzen Generation. Deshalb präsentiert das Codex den zweiten Hashtag-Event Binary 404. Binary 404. Showcase. Line-up morgen Alex Di Stefano, Norbert Davenport. Als Highlight die zwei. April Fate live. Gianni Salpingidis, Fabiano DJ, Chris Ullmann und Toberto. 100% Elektro. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow! Codex Club in Aachen. Wow! Richtig, und heute in einer Woche, Freitag, 15. Die Weiber drehen am Rad. Die Weiber drehen am Rad. Und wie die drehen, es gibt nämlich 100 Paar Schuhe zu gewinnen. Die suchen eine neue Besitzerin, diese Schuhe. Weil online bestellen war gestern. Hier werden sie direkt mitgenommen. Dreh am Rad und schrei mit Glück. Kommenden Freitag, 15. November. Dann Samstag, also morgen in einer Woche, 16. Elektro Heroes. Elektro Heroes. Im Codex. Als Highlight Sam Paganini. Und ein anderes Riesen-Line-Up, das ich jetzt gar nicht erzähle, erst nächsten Freitag. Codex Club in Aachen. Ende Monats November. Immer jedes Jahr steigen im Codex die Hardcore-Dates. Ein Riesen-Line-Up, das lese ich gar nicht vor. Aber ein Spezialgast ist da. Die Michaela Schäfer. Sagt das euch was nach Schwimmer? Ihr kennt die. Geht auf die Codex-Seite. Schaut sie euch an. Ich habe hier einen Flyer von mir. Ziemlich nackt. Aber sie verdeckt sich ein bisschen. Aber sie ist schon öfters blank gezogen. Also die ist da am Freitag, 29.11. Okay? Genau. Radio. More music starts now on Radio. Welcome to the next level. One more time. One more time. Schalt das Radio an. Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Yes, I'm freaky, baby. I'ma make

von 19 bis 23 Uhr. Die doofe Witze-Ecke. Okay, die letzte für heute. Was sagt man, wenn ein Spanner gestorben ist? Ganz einfach. Er ist jetzt weg vom Fenster. Wir befinden uns im Kinzigtal. Ein Bauer aus dem Kinzigtal fährt zu seinem Brieffreund nach Australien zum ersten Mal. Dann tauschen sie sich so ein bisschen aus, weil sie sind beide Bauern. In der Landwirtschaft tätig, ja. Fragt der australische Bauer, hey, habt ihr auch Kängurus? Fragt der Kinzigtaler, was ist jetzt? Antwortet der Australier, ja, das sind Tiere, die auf dem Schwanz sitzen, große Tiere. Darauf der Kinzigtäler, Moment mal, ich glaube, die kenne ich auch. Aber bei uns heißen sie Filzleis. So ist es nach Schwärmer. 22:35 Uhr. 5, 6, 7, 8. La la la la la la la. Wir haben jede Menge Spaß. Bang! Hallo Nachtschwärmer! Grüezi und hallo! The Police da drin und manche andere und Miley Cyrus. Die auch so gern blank zieht. Ja. So geil, ah? Ja! Action. Keine Zeit für zarte Gemüter. Wir sind nicht der Sender für halbe Sachen. Die alte Ladung Power kommen in der dritten Dimension. Beamen Sie sich mitten rein. Wirbelwind, dance-aktive Substanzen. Konzentrierte Hitkraft von Charlie 2000. Und dann der Overkill. Oh, das ist auch eine ganze Seltenheit, ha? Cutting Crew und Lady Gaga. There ain't no reason you ain't. wie die Zeit vergeht. Schon 22.44 Uhr. Ja, mit der kann ich mich heute mal nicht richtig anfreunden. Ich weiß nicht warum. Dann band die dich auf. Ich soll mich aufbandieren. Das mache ich nicht, ja. Vielleicht bin ich deswegen nicht übergeschnappt wie der alte Jimbo da. Wie, du nennst mich Jimbo? Aber jetzt gibt's aber Stress. Ach ja, bitte. Jetzt kommt die Werbung! Jeder Mensch ist faszinierend. Jeder Moment ist einzigartig. Juwelierspinner ist immerwährend. Unterstreichen Sie Ihre Persönlichkeit mit faszinierendem Schmuck und einzigartigen Uhren. Juwelierspinner in Lau, Kehl und Baden-Baden. Meisterhaft. Juwelierspinner. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Zitat Johann Wolfgang von Goethe. Geben Sie sich deshalb auch nur mit dem Besten zufrieden und erfahren Sie Genuss auf höchstem Niveau mit den prämierten Weinen des Ortenauer Weinkellers. Nutzen Sie unsere Erfahrung und Leidenschaft in Sachen Wein und erleben Sie Qualität für den anspruchsvollen Gaumen. Tauchen Sie ein in eine Welt des Genusses mit den Weinen des Ortenauer Weinkellers in Offenburg und im Netz unter ortenauerweinkeller.de. Weine erhältlich bei Edeka, Edeka Aktiv, Neukauf, Nah und Gut. Für einfach mehr Wow und immer gut aussehen, egal wann und wo. Dank Permanent Make-up bei Timeless Beauty in Offenburg. Jetzt auch mit Sugaring, die süße Art der Haarentfernung. Timeless Beauty Offenburg. Natürlich schön stilvoll. www.my-timeless-beauty.de. Golden Offenburg. Die Südwestbank Offenburg ist zum dritten Mal in Folge die beste Bank in Offenburg. Golden Offenburg. Dafür wurden wir mit dem Prädikat hervorragend ausgezeichnet. Golden Offenburg. Und wann dürfen wir Sie überzeugen? Golden Offenburg. Südwestbank. Werte verbinden. So, jetzt passen wir auf. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, Haus, die hat uns von den Plattentellern dieser Welt. Ja, da haust du doch einen Stopseln aus. Da sage ich dir nichts mehr. Gell, da schaust du mal selber hin zum Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Da sperrst du es auf, deine Waschel. Willst du dich nicht ein bisschen zu mir legen? Lassen auch Sie sich verführen von Betonerzeugnissen für Hof und Garten. Terrassenplatten von Uhl. Da stehe ich drauf. Kälter wird die Sommerzeit vorüber. Sind Sie für den Winter schon bereit? Waschen, Wuchten, Wechseln. Es tun mir jetzt für Sie Mercedes, Räder und Reifen mit der Zusatzgarantie. Jetzt bei Ihrem Mercedes-Benz-Service. Einlagerung Ihrer Sommerräder plus Winterreifen und Kompletträder mit kostenloser Reifengarantie. Der Rundum-Service für Räder und Reifen. Mercedes-Benz. Mein Service. Jetzt bei S&G, Ihrem Mercedes-Benz-Partner in Offenburg, Aachen, Kehl und Wolfach. www.sug.de. Na, wie gefallen dir meine aufregenden Maße? Lassen auch Sie sich verführen von Betonerzeugnissen für Hof und Garten. Pflastersteine von Uhl. Da stehe ich drauf. Dänemark, das ist die Nordsee. Natur pur. So ein Quatsch. Dänemark, das ist Mode mit Stil. Romantisch und verspielt. Lässig, aber feminin. Für den Alltag oder für ganz besondere Momente. Und genau diese Mode gibt es jetzt auch bei uns in Offenburg. Bei Lisa Vera am Lindenplatz. Lisa Vera, Mode, die anzieht. In Offenburg am Lindenplatz. Oder im Web. www.lisavera.com. Ich will mehr, mehr, mehr, mehr. Haarverlängerung oder Haarverdichtung. Wir haben die passende Lösung für Sie. www.hairfacts.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, zwischenzeitlich ist der Club schon geöffnet. Ab 22 Uhr immer. Heute Single Party. Die legendärste Partyreihe im Codex. Alle Ladies bis 24 Uhr 10 Euro Freiverzehr. Und Love Letter Aktion. Briefe schreiben. Das nützt auch für ganz schüchterne und schwierige Fälle. Da kann man ganz schnell einen Kontakt herstellen. Zusätzlich gibt es noch die Armbänder, die Leuchtarmbänder. Die signalisieren den Single-Status. Grün, Single und für alles offen. Blau, ich will nur Spaß. Und Rot, ich bin vergeben oder habe keine Lust. Auf zwei Clubs, am großen Haus Elektro-Urban. Im kleinen Rockpop 90er, 80er Deutsch. Da, hey! Codex Club. Morgen Samstag. Hashtag, die zweite Hashtag. Binary 44. Yeah. 100% Elektro, Minimal, Deep House, Techno, Techno House. Line-up, Doppelpunkt. Alex Di Stefano. Norbert Davenport. April Fate live. Gianni Salvin Gittes. Fabiano DJ. Chris Ullmann. Und Roberto. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Dann geht es weiter heute in einer Woche. Die Weiber drehen am Rad. Ach, die drehen sowas am Rad, an einem Riesenrad. Kann man nämlich 100 Paar Schuhe gewinnen. Ganz aktuelle Top-Light-Schuhe. Dreh am Rad und schrei mit Glück, heißt sie ja. Online bestellen war gestern. Und diese Aktion war schon ein paar Mal, die ist immer super angekommen. Und zukünftig, also nicht morgen, aber demnächst irgendwann wird es auch für Männerschuhe geben. Also beide dann, ja? Männlein und Weiblein. Geil. Ah. So, morgen in einer Woche, 16.11. Elektro Heroes. Sam Paganini und jede Menge weitere Lineups. Codex Club in Aachen. Monatsende November, jedes Jahr. Die Hardcore Days. Hardcore Days. Jede Menge Aktien. Guckt auf die Seite. Ich nehme, zieh mir den VIP-Gast raus. Michaela Schäfer. Also wird geschrieben mit M-I-C, also ohne das. Also Michaela wird das dann gesprochen. Und die ist ja bekannt in TV ohne Ende. Jede Woche irgendwo. Zieht sie blank. Ob sie im Codex blank zieht, das wollen wir noch sehen. Da wollen wir noch abwarten. Auf jeden Fall vormerken, Freitag, 29.11. Ihr wisst Bescheid, Nachtschwärmer. Was ist der Hammer auf Radio O? Was für ein Albtraum. Exklusiv. Fällt völlig aus. Da rattert in der Kiste. Ui, ist das nicht klasse? Das ist Charlie. Charlie 3000. Ich habe noch gut 5 Minuten. Schönen Dank fürs Zuhören, Nachtschwärmer. Und allen schönen Dank, die vergangenen Samstag bei der Hitradio Partynacht waren. Ich selbst war ja in Wolfach im Tiffany. Und war angenehm überrascht. Das war super, ey. Übrigens ist heute im Tiffany Black Up Party. Best of Black R&B und Reggaeton. Mit Gogo-Tänzerinnen und Longdrinks. Einmal bezahlen, zwei trinken. All night long. Heute im Tiffany. Und mein Kollege Uwe Carsten, der ist heute auch wieder mal in Haslach im Milieu. Hip-Hop House Party Classics gibt's da. Bitte besucht mich auf Facebook und klickt an. Das geht am besten so, ihr geht auf meine Seite www.charlie2000.de und da ist ein Link zu Facebook. Klickt an, gefällt mir oder abonnieren, was auch immer ihr wollt. Geil, ha? Van Halen! Ja, und wir hören uns wieder in einer Woche. Schneid euch an, Leute. Hitradio Uhr. How do you do, ladies and gentlemen? Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. And gentlemen. Das ist ja wirklich total abgefahren. Das kann man wohl sagen. Abgefahren. You're not the one for me. Baby, we can stay fly like a G6. Shop the streets of Tokyo, get your fly kicks. Girl, you're always on my mind. Got my head up in the sky and I'm never looking down. Feeling priceless, yeah. Where we at, only few have known. We're on to the next level, Super Mario. I hope this works out, cardio. That's the Springfield all day. Spice Girls. To the other side. I wanna to the other side. Er, wir zwei verabschieden uns jetzt. Einverstanden? Ja. Tschüss, Al. Genau, gute Nacht. Du hast mir gerade angedroht, du bist nächste Woche nicht da. Wieso? Ich gehe zu einer Schuhkonferenz. Ach nein. Wegen der neuesten Entwicklung im Schuhgeschäft. Austausch von Schuhinformationen. Der Stand der neuesten Schuhtechnologie. Ach, du spinnst. Du musst hierher kommen. Du kannst doch nicht einfach gehen. Und wenn alles gut werden soll, musst du gehen. Ja. Like a sword, the spoken word is stronger than the strongest man. Carries the whole world like the strongest man. Through the trials and tribulations, you never let us down, Jesus. I know you're here with us now, Jesus. I know you're still with us now. Keep it real with us now. I wanna feel, show me how. Please let me take your hand, guide me. I walk slow, but stay right beside me. Devil's trying to find me, hide me. Hold up, I take that back. Protect me and give me the strength to fight. Give me a sign. To the other side. Radio Ohr. Usher, this is for the dirty girls all around the world. Here we go! Dirty, dirty dancer. Woo! Another day, another night. Yeah. And she acting like she don't sleep. She's a five, yeah, when she drinks. But she's a 10 when she's on top of me. Listen. She don't wanna love, she just wanna touch. She's a beat it girl to never get enough. Schönes Wochenende an alle, schöne Woche, bis kommenden Freitag. She just wanna touch.